Paar Nachträge. Erstens, der Humanismus der Wissenschaft. Der Humanismus der Wissenschaft besteht, sie ist Wissenschaft und nicht Philosophie oder Moralpropaganda. Der Humanismus der Wissenschaft besteht nicht darin, dass sie den Humanismus propagiert oder fördert, sondern dass sie einfach alles auf den Menschen bezieht. Das ist humanistisch sieht. Und darin ist schon die ganze Ideologie fertig. Die ganze bürgerliche Welt mit all ihren Einrichtungen wird konsequent auf den Menschen bezogen, als Bedingung für ihn oder als Produkt von ihm aufgefasst. Und darin, und das ist der ganze Schwindel, und darin automatisch sehr menschlich. Krisen in der Wirtschaft kommen von dem Fehlverhalten gewisser Wirtschaftssubjekte. Im Staat, die Politik, ein Umgang mit dem Widerspruch des Menschen, dass er als Persönlicher interessiert ist, aber doch in einer Ordnung stecken muss. Der Übergang auf den Menschen in allen Wissenschaften, jede Institution, jede Einrichtung zu betrachten, nicht nach dem, was sie ist, sondern nach dem, was sie für den Menschen ist und dass sie von Menschen gemacht ist, ist der ganze Schwindel. Am Schluss schaut die ganze Welt aus, als was, wo es sehr menschelt und menschlich, allzu menschlich zugeht. Zweitens, Menschlichkeit in der Politik. Ist ein großer Unterschied, ob Humanität oder Rücksicht auf den Menschen von unten eingeklagt wird und dann einen kritischen Ton kriegt, oder ob sie in der Politik vorkommt und dann als Mittel der Politik, nämlich als Masche der Politiker. Und da können wir was feststellen über die Bundesrepublik der 80er Jahre. Immer mehr geht es in der Politik menschlich zu. Und das ist, immer mehr weigert sich die Politik in ihrer Präsentation dem Volk gegenüber, überhaupt Zwecke, aber auch Sachzwänge des Politisierens, des Politiktreibens, geltend zu machen und damit den Leuten, ja, sich als Mittel ihres Interesses, aber als schlecht funktionierendes, als von Sachzwängen gezwicktes Mittel ihres Interesses darzustellen. Wenn heute zum Beispiel der Blüm die Gesundheitsreform vertritt, propagiert, dann macht er gleich überhaupt keinen Bezug mehr auf die Ecke Sachzwang. Die ist unterstellt, die ist früher schon gelernt worden vom deutschen Volk. Wenn der Blüm jetzt antritt, dann tritt er überhaupt nur noch als Mensch an und kümmert sich um den Anstand anderer Menschen. Die Propaganda zum Thema Gesundheitsreform, die geht von vornherein aus von, da könnten wir das verlangen von den anderen Beitragszahlern, dass die eure Goldzähne zahlen. Es ist von vornherein, wie wenn es eine Aufsicht über den Anstand der Leute wäre. Nicht ein Verhältnis zu ihren Interessen, nicht ein negatives Verhältnis zu ihren Interessen, nicht ein ermöglichendes Verhältnis zu ihren Interessen, sondern von vornherein, ja, das sind Fragen, wie die Menschen miteinander umgehen. Man kann doch die Solidargemeinschaft nicht belasten. Ja, die Politik tritt an und lässt gleich, sagen wir mal, in ihrer Präsentation das Politische raus. Auf Sachfragen, auf Interessen, die die Politik dabei hätte, lässt sie sich gar nicht ansprechen, sondern beharrt darauf, dass das Fragen dessen sind, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Auf dem Feld machen sie immer neue Fortschritte und inzwischen haben wir schon fast eine vollständige Politikergeneration, wo es überhaupt keinen mehr gibt, der nicht durch die Konkurrenz in Menschlichkeit seine Karriere gemacht hat. Wie sie sich jetzt alle gleichen, der Kohl, der so menschlich ist, und der Rau, und der Blüm und der Engholm, alle übertreffen sie sich in Menschlichkeit. Und das ist alles nichts anderes, als in der Präsentation der Politik, dem Volk gegenüber, gleich das Verbot zu organisieren, dass über Politisches geredet wird. Gleich die Fragen nach den Interessen des Staats oder der Leute gleich auszuschalten. Und umgekehrt muss man ja auch sagen, und nur wenn Politik so unumstritten ist, funktioniert die Konkurrenz mit der Menschlichkeit oder reduziert sich die Konkurrenz der Politiker auf ihr denkbar größte politische Freiheit, nämlich die, dass sie überhaupt nur noch als Charaktere konkurrieren. Insofern ist das Umsichgreifen der Menschlichkeit im öffentlichen Raum, wie die es so selber sagen, das Umsichgreifen der Menschlichkeit im öffentlichen Raum ist überhaupt das Indiz des Verbots, die Welt und die Politik und das Wirtschaftsleben interessensmäßig anzugehen. Alles ist nur noch eine Frage der Solidarität, der Verantwortung und des Miteinander. Drittens zum Abschluss noch eine Geschichte. Der Kommunismus und der Humanismus haben durchaus eine konstruktive Kontroverse untereinander. Weil der Kommunismus im Osten nämlich Wert darauf legt, selber der konsequenteste Humanismus zu sein und den Humanismus in der Welt zu verwirklichen und verwirklicht zu haben. Und damit hat er, der Kommunismus, erst einmal einen Pluspunkt beim Humanismus. Der Humanismus seinerseits, wie jeder Glaube, kennt jeden anderen als ein Verhältnis zu seinem Glauben. Entweder der andere ist Humanist oder inhuman. Also die Ostkommunisten wollen auch Humanisten sein und die Humanisten beurteilen den Kommunismus natürlich, wie sollten sie anders, am Maßstab des Humanismus. Jetzt kommen die Kommunisten und sagen, ja, aber der Humanismus als private Lebenshaltung, als billige Attitüde, als billiges Almosen, als billiges Verantwortungsgetun neben der Welt her, das ist doch auch nicht übermäßig ehrlich und ernst gemeint. Jetzt kriegt der Kommunismus am Pluspunkt als der konsequentere Humanismus. Der, Respekt, meint ernst. Der will den Humanismus nicht als eine persönliche Haltung, sondern gleich eine ganze humane Welt einrichten. Nächster Schritt, der Humanist wird skeptisch und fragt sich, ob die Kommunisten den Humanismus nicht zu weit treiben. Und in ihrer Absicht, gleich die Welt human zu machen, über die einzelnen Menschen, über den konkreten Menschen hinweggehen. Sodass jetzt der Humanismus sich gegen den Kommunismus damit verteidigt, dass er sagt, ich bin doch nur eine Idee. Mich in die Wirklichkeit umsetzen. Oh, das ist schlimm. Das ist gefährlich. Im Namen der Humanität sind die größten Verbrechen begangen worden. Jetzt kommt der Humanismus und verteidigt sich gegen das Ansinnen. Ja, dann mach sie doch mal ernst, deine humanen Maßstäbe. Mit dem Gegenargument, ja, meine Maßstäbe ernst machen, dann ist nichts mehr mit Humanismus. Das kann man gar nicht ernst machen. Anders als persönliche Lebenshaltung funktioniert das gar nicht. Als persönliche Lebenshaltung aber ist es eminent wichtig. Denn sonst, ja, es geht halt alles um die Scheidelinie human oder inhuman. Als persönliche Lebenshaltung ist es eminent wichtig, obwohl man es nicht zum Prinzip der Wirklichkeit machen kann. Was sagen Sie damit eigentlich? Sie sagen damit, dass ihr Zeug sich überhaupt bloß zur Einbildung eignet. Zur Heuchelei, überhaupt bloß zum Heucheln eignet. Und sie sagen damit, dass das Schlechte, was in der Welt ist, von ihnen nicht beseitigt werden soll und kann. Denn das kann ein Humanist gar nicht verantworten. Sondern dass das Schlechte dazu da ist, dass man sich davon distanziert, indem man persönlich sagt, man ist Humanist. Ich kenne den Spaß. Es ist Krieg zwar, aber ich bin Humanist. Die Tour, dass der Humanismus überhaupt bloß dazu geeignet ist, zur Distanzierung von dem Schlechten, welches man kennt, und das ist jetzt wieder der nächste Gag, und man darin freies und einsichtsvolles Subjekt einer Menschengemeinschaft sein kann, dass man zu Protokoll gibt, dass man auf das, was tatsächlich abläuft, keinen Einfluss hat. Man distanziert sich ja vom Schlechten. Man sagt ja, ich hätte es nicht gewollt, ich hätte es nicht gemacht. Also nochmal die Idee, die Aufforderung, dann macht doch euren Humanismus endlich mal wahr und setzt ihn in die Tat um. Kriegt zur Antwort, den in die Tat umsetzen ist ziemlich inhuman. Was ist dann Humanität? Es ist die Distanzierung vom Schlechten, über das man zu Protokoll gibt, dass man nichts dafür kann. Das hat aber den merkwürdigen Gehalt, dass man sich so zum Subjekt der Menschengemeinschaft erklärt, dass man sagt, was hier passiert, entzieht sich meiner Macht. Entzieht sich meinem Verantworten. Sie sind Subjekte des Menschengeschlechts dadurch, dass sie sagen, dass sie nicht Subjekte des Getriebes sind. Und das gehört durchaus zum Humanismus dazu. Kann die Geschichte nochmal anders sagen? Der alte Spaß mit dem Spendengroschen. Oder dem Fünfer. Einer legt dann Fünfer in den Klingelkasten und sagt gleich dazu, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Denn wenn er es nämlich nicht selber dazu sagen würde, würde es immer anderer sagen. Und von einem anderen will er es sich lieber nicht sagen lassen. Dass das nichts bewirkt, dass das das Übel nicht beseitigt, wird gleich von dem, der spendet, zu Protokoll gegeben, quasi als Immunisierung gegen den Verdacht. Und als Verunmöglichung dieses Einwands von anderer Seite. Dass er nichts ändern will, drückt man humanistischerweise aus, als man ist dem konkreten Menschen verpflichtet. Und jetzt entdeckt auf einmal der Humanist seine ganze Abstraktion, nämlich bei dem, der gesagt hat, man soll sie ernst nehmen. Er sagt, ihr wegen eines abstrakten Menschen geht ihr über die konkreten hinweg. Auf einmal entdeckt der Humanist die ganze Humanismus-Abstraktion. Weil jemand kommt, den er so verstanden hat, wie wenn der gesagt hätte, nimm's ernst. So kommt am Schluss raus, dass zum Humanismus, zu dieser Stellung, man muss für die Menschen was übrig haben. Jetzt mit der neuesten Fassung, man muss für den konkreten Menschen was übrig haben. Dass darin nicht bloß die Unterstellung, sondern auch die Affirmation des Menschen als eines verächtlichen Wesens drinsteckt. Ganz andersrum, wie es der Marx gemeint hat. Dass es nämlich den Leidenden als bleibend Leidenden unterstellt. Wenn ich sage, ich muss doch Verantwortung für die arme Kreatur übernehmen, da unterscheide ich mich sehr grundsätzlich von Kommunisten. Die stören sich nämlich daran, dass manche Menschen als leidende Kreatur rumlaufen und das nicht von sich aus beseitigen wollen, sondern Hilfe dankend annehmen. Kommunistisch ist es, das Leiden der Kreatur, überhaupt das ganze Bewusstsein der Selbstgerechtigkeit im Leiden, anzugreifen und nicht stehen zu lassen. Und was ganz anders als das ist es, wenn man sagt, für die leidende Kreatur will ich Verantwortung übernehmen. Das unterstellt nämlich die bleibende Differenz dessen, der über die Mittel verfügt, Verantwortung für andere zu übernehmen. Es unterstellt die bleibende Differenz von Menschen, die hilflos sind und die zur Verantwortung befähigt sind. Es ist ein Patronageverhältnis, das der Helfende gerne einnimmt.